Vorweg eine klare Frage inklusive eines klaren Credos. Wieso denken Sie nur in der Kategorie Gut und Böse? Weil es so ist. Weil es so ist. Der das sagt, ist Staatsanwalt mit heiler Familie, dem sehr bald im Laufe des Films Zipper von Maura Stevens eine politische Karriere nahegelegt wird. Es wird allgemein angenommen, dass Bundesstaatsanwalt Sam Ellis demnächst einen weiteren Sprung in seine Karriere macht. Nach einer Feier in der Kanzlei landet Sam mit einer Praktikantin in einem Hinterhof. Doch nach dem ersten Kuss macht Sam... Tut mir leid. Schon gut. Sie sind verheiratet. Der Mann macht einen Rückzieher. Ich kann nur keiner von denen sein. Gute Vorsätze, aber das Spiel mit dem Feuer, das Sam im Hinterhof anfachte, es erweckte Dämonen. Sam treibt es zu einem Escort-Service. Das erste Mal? Mag sein. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das abläuft. Es wird nicht das letzte Mal bleiben. Maura Stevens erzählt in Zipper von einem holprigen, aber nie wirklich in Frage stehenden gesellschaftlichen Aufstieg. Die Überraschung liegt allerdings darin, dass Patrick Wilson als sexsüchtiger wie karrierebesessener und dann erfolgreicher Anwalt und Politiker in seiner Rolle überragend ist. Underacting, unterspielen. So könnte man Patrick Wilsons schauspielerische Arbeit beschreiben. Wilson, 1973 geboren, ist ein Schauspieler, der auf den ersten Blick wie ein Jedermann wirkt. Expressivität oder furioses Method Acting ist nicht seine Sache. Eher hat man bei ihm den Anschein von Normalität und manchmal auch Glätte. Beispiel Little Children von 2006. Patrick Wilson spielt da einen Hausmann, dem die Flucht mit Kate Winslet aus dem Albtraum der vorgeblichen Kleinstadt-Idylle am Ende nicht gelingt. Dieser Brad, den Wilson spielt, ruht in sich, aber er wirkt auch antriebslos, ja langweilig. Dann, als Variante, die grandiose zweite Staffel der Miniserie Fargo. Patrick Wilson zeigt wieder dieses Lakonische, dieses Stoische, dieses In-sich-Ruhen wie in Little Children. Immer der gleiche Ausdruck, denkt man, so wie aus der alten Garde Gary Cooper oder Robert Mitchum, die scheinbar nichts taten vor der Kamera, aber nachgerade unheimlich wirkten. Der Provinzpolizist in Fargo, er ist nicht langweilig wie der Hausmann in Little Children, sondern in der Lakonie seines Ausdrucks wird eine Stärke spürbar. Und dann dieses Credo, das ein wenig zugegeben albern klingt, aber dass man dem Cop, dessen Frau an Krebs stirbt, gerne glauben möchte, weil Patrick Wilson uns einfach gepackt hat mit seiner Figur. Dein Ed, ich habe es ihm neulich nicht gesagt, aber ich konnte ihn verstehen. Das ist der Felsblock, den wir schieben, wir Männer. Auch wenn wir uns damit nicht leicht tun, es ist ein Privileg. Frage: Welches sind die Mittel, die einem Schauspieler wie Patrick Wilson es schaffen lassen, mit dem gleichen scheinbaren Nichtstum den Langweiler oder den starken Mann zu zeigen? Gute Frage. Und jetzt in Zipper, Maura Stevens bösem Polit-Thriller, eine weitere Variante dieser Art von Wilsons Unterspielen, bei dem aber der dunkle Abgrund der Sexsucht, der Angst entdeckt zu werden, wieso seid ihr schon hier? Immer deutlicher zutage tritt. Was für ein Handy ist das? Fragt Sams Frau, gespielt von Leni Hiddy. Doch Zipper erzählt nicht vom menschlichen Scheitern oder dem einer Karriere, sondern im Kern geht es hier um ein System von Geld, Macht und Erotik, dem Sam, trotz seiner Abgründe, sich immer besser anpassen kann. Zunächst kann er immer besser lügen. Das liegt längst hinter mir. Zumal seine Frau wohl verletzt ist von Sams Betrug, aber für ihre privilegierte Position in diesem System, an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide, das bringt ihr alter Freund sehr präzise auf den Punkt, einiges in Kauf nimmt. Du willst dein Ticket an die Spitze nicht verlieren. Darum geht es dir in erster Linie, solange du auf deinem Scheißthron bleiben kannst. Sam und Jeannie, das Ehepaar in Zipper, es erinnert natürlich an Mr. und Mrs. Underwood in House of Cards. Nur, dass Maura Stevens keine 4 Serienstaffeln und erzählerische Endlosschleifen inklusive diverser Wiederholungen braucht, um den Zynismus eines gesellschaftlichen und politischen Systems, seine Abgründe, die hinter der Macht und dem Erfolg stehen, eine Hand wäscht die andere, auf den Punkt zu bringen. Da ist der Film dann doch stärker als die Serie. Wie sagt Richard Dreyfuss als machtvoller Lobbyist am Ende von Zipper zu Sam, bevor er dem Senator einen dicken Umschlag über den Tisch schiebt? Wenn wir alle Kandidaten aussortieren, die je ihre Frau betrogen haben, würden nur noch schwanzlose Idioten unser Land regieren. Und das wollen wir wohl alle nicht. Was nicht bedeutet, dass Sam nicht weiter das saubere Image zu pflegen hat. Aber wie gesagt, er kann auch immer besser lügen. Alles unter Kontrolle. Sehr gut. Das ist, was ich hören wollte. Letzte Szene von Zipper. Sam klopft im anonymen Hotelflur an eine Tür und tritt ein. Thank you.